Schweigt stille, plaudert nicht und höret, was jetzt und geschieht. Da kömmt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Er brummt ja wie ein Zeidelbär. Hört selber, was sie ihm getan. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Pfund allein? Man nicht mit seinen Kindern 100.000 Pfund allein, 100.000 Pfund allein, 100.000 Pfund allein, hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Pfund allein. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, geht ohne Frucht vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Frucht vorbei. Seinen Kindern 100.000 Pfund allein. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Pfund allein, 100.000 Pfund allein, 100.000 Pfund allein, hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Pfund allein, 100.000, 100.000 Pfund allein.